Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Alright, ihr habt es nicht anders gewollt. Ihr habt eingeschaltet bei die Elite, das Laberzin. Zusammen mit dem Zahlenenden, dem Außer-Siri, willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind der Fußball-Podcast überhaupt. Wir sind 11 Freunde, weil wir zusammen so viel wiegen wie 11 normale Menschen. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir sprechen heute tatsächlich über den ersten Gegner der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Frankreich. Und jetzt haltet euch fest, wir sprechen über alles außer Fußball. Ich hab mir mal so ein paar Funfacts über Schottland rausgeben lassen. Und ich dachte, wir sprechen einfach mal über die wunderschöne Welt von Schottland. Okay, das ist interessant. Ich dachte, aus historischen Gründen ist der erste Gegner von Deutschland in jedem Wettbewerb eigentlich immer Frankreich. Aber okay. Nee, der erste Gegner ist man selbst. Nee, das ist der härteste Gegner. Das ist wieder was anderes. Der erste Gegner ist man immer selbst und dann, ja. Was weißt du denn über Schottland? Ich weiß, dass Schottland zum Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland gehört, dass das Staatsoberhaupt von Schottland König Charles III. Ist, dass die Schotten das gar nicht gut finden und auch gar nicht gut finden, dass sie zum Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland gehören, sondern gerne wieder ihr eigenes Königreich innerhalb der EU wären. Das liebste Essen von Schotten ist Haggis. Es gibt in Schottland genau zwei Orte, nämlich Edinburgh und Glasgow. Es gibt viele Berge. Das ist ein bisschen wenig. Okay, und sie laufen gerne mit bunt angemalten Gesichtern und in Röcken Schwerter schwingend in Engländer rein. Also der Rock heißt Kilt. Und es ist einfach ein Rock, ja. Ja. Was ist denn Haggis? Gefüllter Schafsmagen, glaube ich. Es sind Schafsinnereien, Hafer und Gewürze. Ja, genau, die in den Schafsmagen reingestopft werden. Genau, dann frittiert. Das ist, glaube ich, optional. Ja, aber weißt du denn, was ein auch ein wunderbarer Snack ist? Scotch Egg. Scotch Egg ist ein hart gekochtes Ei, umhüllt von Wurstfleisch und Brotkrumen. Und das wird frittiert. Weiß ich nicht, hier steht nicht, dass es frittiert wird, aber wäre auch eine schöne Geschichte. Weißt du denn, was das Nationaltier der Schotten ist? Das Schaf wahrscheinlich, oder? Nein. Oder meinst du auf dem Wappen? Es ist das Nationaltier und da auch heraldisch einzigartig das Nationaltier. Warte, ist es der englische Löwe und dann ist noch das Einhorn auf dem Wappen und ich glaube, das Einhorn ist Schottland, oder? Genau, das Einhorn. Das musst du auch mal überlegen, so ein Einhorn. Ja. Also irgendwie dieses lustige Land da oben hat Einhörner. Ja. Und hast du auf deiner Fanfekt? Ein Monster. Ja. Und ein Monster in einem See in Loch Ness wohnt Nessie. Mhm. Also irgendwie. Wie kommen die auf ein Einhorn? Erklär mir das. Bin ich Fotologe? Nein, aber du hast so eine blühende Fantasie, du kannst mir doch jetzt erklären. Vor allem, du bist doch der Heraldiker von uns beiden. Du kannst doch immer erklären, warum Farben nicht zusammenpassen. Ja, das ist aber auch so ziemlich das Einzige, was ich über Heraldik weiß, wie das mit den Farbregeln funktioniert. Und dann weiß ich bei manchen Symbolen noch, wofür es steht. Okay, aber wir haben den Greif, der ist ja auch manchmal ein heraldisches Wesen. Ja, den sieht man aber eigentlich relativ selten. Ja, aber es gibt doch, gibt es nicht irgendwo einen Greif? Ja, irgendwo gibt es heraldischen Greif, richtig? Bestimmt, aber er ist nicht so häufig, also es sind meistens eher Löwen, die man sieht. Also es ist so der Klassiker. Aber wo kommt das Einhorn her? Das ist aus dem Wald? Okay, ey, aber so viel Wald haben die doch gar nicht. Die haben doch vor allem Berge, oder? Ja, aber du kannst ja auch Berge bewalden, wenn du willst. Und es gibt ja Highlands und es gibt ja aber auch die Lowlands. Also Schottland besteht ja irgendwie aus zwei Teilen. Angeblich habe ich mir sagen lassen, es gibt da so einen Bereich vor den Bergen noch. So quasi die Auslaufzone. Okay. Ich muss dich übrigens insofern korrigieren, es gibt noch eine dritte Stadt mindestens in Schottland, nämlich Dundee. Aber, ja. Noch nie gehört. Ich kenne Crocodile Dundee, okay. Aber der kommt doch aus Australien, oder? Ja, Dundee, tatsächlich. Es gibt noch Dundee. Weißt du, wer den ersten funktionsfähigen Fernseher präsentiert hat? Es war bestimmt ein Schotte. Genau, John Logie Baird. Okay. B-A-I-R-D, Baird. B-A-I-R-D. Ah, okay. Komische Baird. Schottische Buchstabenkombination. Ja. John Logie Baird. 1926. Stell dir mal vor, der Fernseher wäre 1926 direkt in Massenproduktion gegangen und hätte dann damals funktioniert. Und es wäre sofort RTL da gewesen. Es hätte keinen Zweiten Weltkrieg gegeben, weil alle erstmal irgendwie Bauer sucht Frau gucken hätten müssen. Oder beim Bachelor mitgefiebert hätten. Ja, und oder Deutschland sucht den Superstar. Ja, wir hätten wahrscheinlich nicht Domino Day, sondern Highland Games ständig im Fernsehen oder sowas. Genau, die Highland Games. Da gibt es einen berühmten Wettbewerb, der worin besteht? Alles Mögliche mit Baumstämmen. Genau, einen Baumstamm zu werfen. Also erst zu tragen und dann zu werfen. Genau. Und dann wahrscheinlich auch noch irgendwie Hula-Hoop tanzen, ohne dass der Rock einem hochrutscht. Und das mit diesem Käserennen ist aber, glaube ich, eine englische Spezialität. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Also ich habe jetzt mir nur 30 Funfacts rausgeben lassen mal. Du hast ChatGPT dich auch darüber aufgeklärt, was die schottische Nationalblume ist? Nee, tatsächlich nicht. Ist die Distel. Distel. Distel, ja. Frag mich nicht warum, aber die haben auch alle ihre eigene Blume da drüben. Okay. Weißt du, wie der höchste Berg in Großbritannien heißt? Wenn es auch der höchste Berg Schottlands ist, dann müsste es Ben Nevis sein, oder? Genau, klingt irgendwie eher wie so ein, keine Ahnung, irgendwie so ein Shanty-Sänger, oder? Ich Ben bin, Nevis. Ich bin nach wie vor der Meinung, there dass... There once was a hill that was in the sea. Oder sowas, ne? Ich dachte immer, Ben Nevis ist Onkel Ben, aber... Ben Nevis ist Onkel Ben, der berühmte schottische Reis, der am Ben Nevis gewachsen ist. Ach, den meinst du? Ich hatte jetzt an Onkel Ben aus Spider-Man gedacht, aber ist okay. Hieß er Onkel Ben? Bei mir heißt er Onkel Ben, ja. Okay. In meinem Kopf ist er als Onkel Ben abgespeichert. Der größte See in Schottland ist übrigens der Loch Lomond. Loch übrigens. Ja, ja, hier steht Loch. Ja, aber Fun Fact, es heißt Loch. Das weiß ich. Es heißt ja auch Loch Ness, aber ich rede Deutsch und sage deswegen Loch. Ja. Und es gibt... Weil jetzt halte ich fest, ich wohne ja in der Gegend, in der wir quasi überall, wo wir Kies ausgehoben haben oder anderen Tagebau gemacht haben, haben wir quasi ein Loch gebuddelt. Und jetzt, nachdem wir da fertig waren mit Ausbuddeln, haben wir Wasser reinlaufen lassen. Und jetzt ist es quasi ein See. Das ist quasi ein See aus einem Loch und deswegen ist es zum Beispiel auch Loch Lomond, weil die wahrscheinlich da was ausgebuddelt haben und dann Wasser reinlaufen haben lassen. Nicht? Ja, mindestens. Und ja, übrigens, es gibt ein, wie heißt denn das? The Bonnie Banks of Loch Lomond. Das ist ein schottisches Traditional. Das ist Mir staunst du dir, FC Kölle. Das ist das ist die FC Köln-Hymne von den Höhnern. Ich weiß. Ja, aber ich wollte ja auch, weißt du, ich möchte gerne, du hast ChatGPT gebeten, dir die Fun Facts rauszusuchen. Ich weiß sowas einfach. Gut, und wenn wir jetzt, ja, ein bisschen was weiß ich auch. Ich habe jetzt nur mal hier ChatGPT gefragt, damit es mir ein bisschen Zeugs noch einfach so sauber auflistet und ich nicht irgendwo in meinem Hirn kramen muss. Stellen wir jetzt eigentlich die kreative Eigenleistung bei uns komplett ein und bereiten unsere Folgen immer mit ChatGPT vor? Nein, wir können gerne auch die nächste Folge über Ungarn oder die Schweiz mit meinem löcherigen Hirn über die Schweiz Nee. Schweiz machen. Nee, ich finde das gut, dass wir hier endlich mal einen qualitativ hochwertigen Content abliefern. Ich bin nur ein bisschen irritiert. Nein, ich meine, ich weiß ja auch ein bisschen was. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt nichts weiß hiervon. Also ich meine, ich könnte jetzt zum Beispiel darüber sprechen, dass das Golf in Schottland so ein ziemlicher Nationalsport ist, was halt ein ziemlicher Quatsch ist, weil wenn du mal in den Highlands Golf gespielt hast und der Ball mal dir runterfällt so vom Berg und rollt und rollt und rollt und dann in Edinburgh ankommt, dann hast du echt die Arschkarte. Ja, aber das macht die ganze Sache ja auch ein bisschen anspruchsvoller, weißt du, sonst hast du irgendwie hier nur so einen Bunker, wo das mal reinfallen kann. Und wenn deine Aufgabe tatsächlich ist, diesen Golfball vom einen Gipfel so zu schlagen, dass der beim anderen Gipfel in das Loch reinfällt, das nenne ich mal wenigstens eine sportliche Herausforderung. Und dann kannst du auch wirklich sagen, von Gipfel zu Gipfel zu kommen, das ist dann wenigstens auch wirklich Sport und nicht dieses über den Golfplatz schlendern. Und ich kann jetzt auch mit meinem Klugscheißerwissen natürlich damit punkten, dass ich sage, okay, weißt du, warum man an der schottischen Grenze so ewig steht? Du wirst mich bestimmt aufklären können. Man sieht ein Andreaskreuz und es kommt kein Zug. Oh. Es gibt, ja. Sorry, der lag so rum. Ja, das ist okay. Ich meine, wir können natürlich auch darüber reden. Also das ist alles so Wissen, dass ich nicht von ChatGPT brauche. Wir können auch über Dudelsäcke sprechen. Ja, dann mach. Und wir können darüber sprechen, dass die Briten den Dudelsack als Waffe eingesetzt haben. Das wundert mich nicht. Die Briten setzen wusstest ja auch ihre. Nie? Nee, das wusste ich nicht. Aber die Briten setzen ja auch ihre Küche als Waffe ein. Also von daher. als die Briten in verschiedenen Gefilden einmarschiert sind mit ihren Kolonialtruppen, hatten sie immer auch Dudelsäcke dabei. Und wenn du dir mal dieses Geräusch eines Dudelsacks vorstellst und du kennst dieses Geräusch überhaupt nicht, dann wirkt das tatsächlich sehr, sehr monströs. Und da kamen dann an der Küste Menschen an mit Waffen und mit Monstern. Ja. Ist ja auch beängstigend. Das heißt, Schottland hätte eigentlich dann doch gute Chancen, Europameister zu werden, weil einfach mal mit Dudelsäcken aufmarschieren und da kommt nämlich der kleine Ronny aus Sachsen da überhaupt nicht klar damit. Der denkt, da kommt ein Monster. Ja. Das Interessante ist, dass sowohl der kleine Ronny als auch die Hälfte der schottischen Fußballspieler potenziell Ronny heißen könnten. Ja, und wir können auch darüber sprechen, dass die Schotten ja eigentlich also viele viele Erfindungen, die man den Briten zuschustert, sind ja eigentlich schottische Erfindungen. Nenn mir eine britische Erfindung. Eine britische Erfindung, die außer viel zu krasser liberaler Kapitalismus. Das Telefon. Alexander Graham Bell. Das war ein Deutscher. Alexander Graham Bell war kein Deutscher. Nein, der Herr Reis hat das Telefon erfunden. Das stand so in meinem Schulbuch. Ja, aber er war zu spät beim Patentamt. Ja, das ist egal. Es liegt nur an der deutschen Gründlichkeit, dass das so lange geprüft wurde. Gut, und dann könnte man noch die Schlampigkeit eines Alexanders als Erfindung wahrnehmen. Alexander Fleming war auch Schotte. Verrückt. War Ian Fleming auch Schotte? Das weiß ich gar nicht. War Ian Fleming Schotte? Müsste man tatsächlich mal rausfinden. Lass uns das doch mal live recherchieren. Also Alexander Fleming ist ja der, der James Bond erfunden hat. Und Ian Fleming ist der mit dem Penicillin. Hier steht britischer Schriftsteller, geboren in London und gestorben in Canterbury. Da haben sie ihn geburied in Canter. Na gut. Canterbury. Ja. Der ist ja gestorben, das zählt aber nicht. Also ja, es zählt normalerweise, wo du geboren bist. Ja, London. Ah, London. Okay. London, ja genau. Da, wo die, da wo auch die, die Römer angekommen sind. Also, wo die Römer landen. Genau. Ja gut, dann wird der wohl Engländer gewesen sein. Tja. Gut, was wissen wir noch über Schottland? Nach Schottland geht tatsächlich einer der berühmteren Züge, nämlich der Caledonian Sleeper. Das ist einer der wenigen Nachtzüge, die noch europaweit fahren und die auch durchgängig gefahren sind. Okay. Ziemlich mondänes Ding, so auch mit, ich meine, den fahren sie immer noch so mit Salonwagen und sowas. Was ich mich noch frage, du kennst doch im Stadion diese Laufbahn. Die Tartanbahn drumrum, ja? Genau, da gab es immer die Aschebahn oder Tartan. Und Tartan ist ja auch das karierte Stoffmuster, was die Schotten haben. Die Tartanbahn im Sport ist allerdings doch immer so eine, wieso heißt das auch Tartan? Naja, also es ist ja nur die Muster, nach denen man die Stämme unterscheiden konnte. Und offenbar der Stamm, der so Laufbahnen für Stadien hergestellt hat, der hatte halt so rot mit so weißen Längsstreifen einfach als Tartanmuster. Ah, okay. Ach, das Weiß gehört noch dazu. Ja, natürlich. Okay, stimmt. Okay, gut. Der Stamm der Tartanen. Ah, herrlich. Okay. Gut, ich glaube, jetzt können alle mit ganz, ganz viel Wissen in das erste Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft. Wir haben zum Thema Fußball ja nichts zu sagen, weil ist doch egal. Genau. Oder bist du jetzt der Meinung, nee, wir müssen aber mindestens noch gewinnen hier? Also je früher Deutschland ausscheidet, desto glücklicher bin ich, weil ich glaube, wenn mein Urlaub vorbei ist, ist diese Fußball-EM immer noch und dann will ich ehrlich gesagt meine Ruhe haben. Okay, dann darfst du jetzt noch ein schönes Wort sagen und ich sag schon mal Tschüss. Goodbye, have a happy evening and a funny football spiel and a funny soccer match. Goodbye und ich habe keine Ahnung, wie man es auf richtigem Schottisch-Gälisch sagt. Deswegen lasse ich es mir so sein. Also wenn ich das richtig weiß, dann wird, ich finde das immer sehr putzig, Jungs und Mädels ist Girls und Ladies wohl im Schottischen und das finde ich sehr niedlich und damit entlasse ich euch in diesen Tag. Macht's gut!